Show. This is Rod Stars. Yeah, this is G1. Together we are Rebel Diaz. And you're listening to Radioactive, Radioactive Berlin. Radioactive Berlin, you already know. Free Amar, free Mumia. Free Mumia, you can lock me up, but I will never be your prisoner. Peace, y'all. 16 Uhr am Mittwochnachmittag. Hier auf den freien Radios in Berlin und Brandenburg begrüßt euch ganz herzlich Markus zu einer neuen Ausgabe von Radioaktiv Berlin. Es ist bereits die 5. Ausgabe unserer Sendung in diesem noch jungen Jahr. Heute in der Sendung. Wir widmen uns heute wieder unseren Kernthemen sozusagen, der Unterstützung von Gefangenenkämpfen. Es gibt sehr dramatischen Gefangenenkampf, der sich in Griechenland abspielt, ein Hungerstreik von Dimitris Koufoutinas. Er ist in absoluter Lebensgefahr. Als wir das aufgenommen haben am Montag, war die Lage so zugespitzt, dass nicht klar war, wie lange er noch leben werden kann unter diesen Umständen. Also was ihr heute in der Sendung hört, hat den Stand vom Montag dieser Woche vom 1. März. Das gleiche gilt für ein Interview, was ich mit Michael Schiffmann von der Frimumia-Solidarität hier in der Bundesrepublik gehalten habe. Wir haben erfahren, dass der Radiokolumnist und vor allen Dingen politische Gefangene Mumia Abu Jamal offensichtlich an Corona erkrankt ist und nicht behandelt wird. Warum das so ist, was die Soli-Bewegung tut, wo ihr als Hörerinnen und Hörer euch auch dran beteiligen könnt und vieles andere mehr, das erzählt er im Interview, was wir hier gleich in der Sendung hören als erstes. Und am Ende der Sendung haben wir noch einen längeren Beitrag einer Kundgebung, die am vergangenen Sonntag in Kreuzberg stattfand. 170 Menschen haben sich dort versammelt, um der Opfer von Polizeigewalt zu gedenken. Und zwar nicht nur von brutaler Schlägerei, die die Polizei öfter veranstaltet, sondern von Toten. Davon gibt es etliche, auch in Berlin. Es gibt Menschen, die fordern ein Mahnmal für die Todesopfer von Polizeigewalt. Und was da zu sagen ist, das hört ihr hier in der Sendung. Dazu etwas Radau-Musik zusammengestellt von mir. Ich wünsche euch gute Unterhaltung. Come on, yeah! Possibility! How do we let it get this far? The possibility! Hallo Michael Schiffmann, schön dich mal wieder über Mumia Abu-Jamal hier in der Sendung befragen zu können, auch wenn der Anlass ein eher besorgniserregender ist. Erstmal hallo nach Heidelberg, wie geht's? Geht gut, kann nicht klagen. Durchs Internet in den letzten Tagen schallt es laut und deutlich, auch hier nach Berlin, dass Mumia Abu-Jamal Symptome einer Covid-19-Erkrankung aufweist und, auch das ist ja schon vertraut, mal wieder auf Unterstützung von draußen angewiesen ist, um medizinische Hilfe zu bekommen. Was ist da genau los? Kannst du das bitte erzählen? Na, es ist sozusagen was eingetreten, was eigentlich zu erwarten war. Der Journalist in Philadelphia, Dave Lindorf, hat darüber geschrieben, hat gesagt, ne, es musste ja so kommen, weil die Verhältnisse in den US-Knästen noch schlimmer sind als in Deutschland. Und am Freitag war es dann eben auch bei Mumia so weit, dass er Symptome von Covid-19, das heißt Schmerzen in der Brust und Atembeschwerden gezeigt hat, die im Laufe des Tages immer schlimmer wurden. Er hat dann abends beim Afrika angerufen und war sich zu dem Zeitpunkt schon ziemlich sicher, dass er tatsächlich diese Covid-Symptome hat und dass es nicht einfach was Vorübergehendes ist. Du sagst, er ist sich sicher. Wird er denn da nicht getestet oder untersucht? Das ist das Absurde an diesen Gefängnissen. Es ist nicht nur in SCI Mahanoy, wo er einsitzt, so, sondern in ganz Pennsylvania und im Durchschnitt auch überall im Rest von den USA. Die Gefangenen werden nicht getestet, geschweige denn adäquat behandelt. Es wird schon gar nicht die eigentlich angemessene Maßnahme getroffen, nämlich etliche von ihnen freizulassen. Und absurderweise hat Mumia dann um einen Test gebeten und der Test ist ihm verweigert worden. Ich habe vor 2 Monaten in einem Rundbrief der Mumia-Bewegung gelesen, dass die sogar eine neue Verordnung haben von der Gefängnisbehörde in Pennsylvania, dass sie Todesfälle von Corona immer nur den allerersten pro Gefängnis angeben und danach keine weiteren. Also sie geben einmal bekannt, wenn es einen Todesfall gegeben hat. Und nach vorsichtigen Schätzungen gehen die Zahlen der toten Gefangenen jetzt schon in die Tausende. Die Situation ist wahrscheinlich gerade für ältere Gefangene, wie Mumia einer ist, nicht ungefährlich. Weißt du denn, wie gerade seine Haftbedingungen sind? Also kann er noch Besuche haben? Hat er Masken, irgend sowas in der Richtung? Hat er regelmäßigen Austausch mit seinen Anwältinnen und Anwälten? Kannst du uns dazu was sagen? Über all diese Sachen ist ganz wenig bekannt. Ich weiß leider auch im Fall Mumia nichts Konkretes. Aber man kann davon ausgehen, dass die Ausstattung der Gefangenen mit den elementarsten Maßnahmen gegen Covid extrem bescheiden bis überhaupt nicht vorhanden ist. Was die Statistiken betrifft, erinnert mich das wirklich an das, was die USA während des Vietnam- und Irakkriegs gesagt haben. Über die Opfer ihres Vorgehens, sie führen keine Statistiken darüber. Und das spiegelt sich in den Knästen hier genauso wieder. George Bush wurde ja damals zitiert mit Collateral Damage. Ja, das ist genau die Haltung. Also der Krieg der Reichen gegen die Armen, der sich in den Gefängnissen austobt. Ja. Ich kann mir vorstellen, dass die Mumia-Bewegung das nicht einfach so hinnehmen wird. Was sind die Antworten der Unterstützerin von Mumia Abu-Jamal? Zu den ermutigenden Faktoren bei dem, was jetzt vorzulegen scheint, ist, dass die Bewegung sich fähig gezeigt hat, sehr schnell zur Aktion überzugehen. Und es fand schon am Samstag eine Kundgebung mit über 50, ich glaube es waren 70 Leute in Philadelphia statt, wo eben Forderungen aufgestellt worden sind, die von unmittelbarer medizinischer Behandlung bis zur Verlegung von Mumia ins Krankenhaus bis zu seiner Freilassung reichen. Und natürlich, wie immer im Fall von der Bewegung für Mumia, bezieht sich das alles nicht nur auf Mumia selbst, sondern Forderungen werden auch aufgestellt für die anderen Gefangenen, die von Corona besonders bedroht sind. Ich habe einen Zeitungsartikel aus Philadelphia gefunden, da stand, dass auf dieser Kundgebung oder generell von der Bewegung dort gefordert wird, dass alle Gefangenen über 50 als Risikopatientinnen oder Patienten anzusehen und freizulassen sind. Ja, das ist im Moment eine der zentralen Forderungen. Einer der Hintergründe dafür ist natürlich, wie kommt es überhaupt dazu, dass so viele Gefangene über 50 im Gefängnis einsitzen? wo doch Kriminalität, vor allem Schwer- und Gewaltkriminalität, in viel jüngeren Bevölkerungsgruppen konzentriert ist. Es liegt an diesen absolut wahnwitzigen Strafen, vor allem in den Einzelstaaten, wo schon für relativ geringfügige Verbrechen Strafen von 10, 20, 30, 40 Jahren veranschlagt werden und dann in die Tat umgesetzt werden. Und wenn es dann um Vergewaltigung oder Mord geht, dann bekommen die Leute in der Regel lebenslänglich ohne Bewährung. Und so hat man viele sehr alte Gefangene, eine überalterte Gefängnisbevölkerung, die natürlich nach so langen Jahren im Knast auch noch weniger fit und krankheitsresistent ist als die Bevölkerung draußen. Wobei man aber statistisch wahrscheinlich noch dazu sagen muss, dass die allerwenigsten Gefangenen in den USA wegen Gewaltdelikten verurteilt sind. Viele sind wegen der Free Strikes, haben sie so eine hohe Haftstrafe erhalten. Es gibt erstens mal diese irrsinnige Three Strikes-Regel. Du kannst dreimal einen Diebstahl gemacht haben oder einen Betrug. Aufgrund der Three Strikes-Regel, die in fast zwei Dritteln der US-Staaten gilt, kannst du dann lebenslang weggesperrt werden. Aber auch als sogenannter Einmaltäter wissen wir ja auch, dass es diese rassifizierte Gesetzgebung gibt, wo man wegen Crack-Kokain eine viel höhere Strafe bekommt, weil das eben im schwarzen Milieu angesiedelt wird. Und auch da kann man jahrzehntelang ins Gefängnis einfahren, ohne dass man je jemanden konkret verletzt hat. Lass uns bitte nochmal zu Mumia Abu-Jamal zurückkommen. Was können denn zum Beispiel Hörerinnen und Hörer, was können die denn tun, um die Bewegung und vor allen Dingen Mumia Abu-Jamal jetzt in seinem Kampf um medizinische Versorgung zu unterstützen? Es gibt jetzt eine massive Kampagne, die sich an die üblichen Verdächtigen richtet, nämlich erstens die Gefängnisbehörde in Pennsylvania, zweitens die Direktion der Haftanstalt in SCIMR-Neu, wo er einsetzt, und drittens an den Bezirksstaatsanwalt in Philadelphia, Larry Krasner, wo eben genau die Forderungen erhoben werden, die ich vorhin erwähnt habe, nämlich erstens, dass er adäquate Behandlung haben muss, zweitens, dass er in ein ziviles Krankenhaus verlegt wird und drittens die Forderung, die wir sowieso erheben, dass er in seinem 40. Haftjahr endlich freigelassen wird. Zusätzlich werden eben auch diese anderen Forderungen erhoben, die die anderen Gefangenen betreffen. Also Free Mumia, Freedom All. Ganz genau. Für alle, die das jetzt hier hören, habt ihr eine Webseite, wo man das mal gebündelt finden kann? Es gibt die Website freiheit-fuer-mumia.de und dort findet man sämtliche Informationen, die nötig sind, um sich an dieser Aktion gegen diese drei Institutionen zu beteiligen. Okay, also freiheit-fuer-mumia.de. Genau. Eine letzte Frage, aber zu einem anderen Themenkomplex, geht auch um Mumia Abu-Jamal. Aber das letzte Mal, als wir hier in der Sendung zusammen über ihn gesprochen haben, da ging es ja um die Wiederholung seines Revisionsverfahrens, also letztendlich der juristische Weg, wie er freikommen kann. Du hattest berichtet von Versuchen der rechtsgerichteten Fraternal Order of Police, also einer Polizeilobbyorganisation, die versucht hatte, sein Verfahren komplett zu verhindern. Vor ungefähr anderthalb Monaten, wenn ich mich recht erinnere, gab es eine Gerichtsentscheidung, dass dem nicht stattgegeben wird, und alle Beobachterinnen und Beobachter freuten sich, jetzt geht endlich das Revisionsverfahren los. Aber weit ihr fehlt, der sich selbst progressiv nennende oder auch von vielen so genannte Bezirksstaatsanwalt Larry Krasner, den du gerade schon erwähntest, der fordert nun ebenfalls, dass das Verfahren nicht stattfindet. Wer sich ein bisschen mit der Black Lives Matter Bewegung und den Entwicklungen in Philadelphia auseinandergesetzt hat, ist bestimmt überrascht, das zu hören, dass ein Mann, der für das Ende der Massenhaftierung und für Gerechtigkeit und für die, ja, letztendlich für die Abschaffung rassistischer Polizeigewalt angetreten ist, alles das trifft ja auf Mumia Abu-Jamal zu, dass der sich da so querstellt. Kannst du uns das erklären oder was ist da eigentlich genau los? Also Larry Krasner als Person gibt uns hier ein bisschen ein Rätsel auf. Er wurde im November 2017 gewählt und hat dann tatsächlich einen frischen Wind in die Bezirksstaatsanwaltschaft reingebracht. Er hat alte Fälle wieder aufgerollt und es sind 1,5 Dutzend Leute tatsächlich auch freigelassen worden, weil sich herausgestellt hat, dass ihr Verfahren eben ganz normalen rechtsstaatlichen Ansprüchen in keinster Weise genügt hat, dass sie unschuldig waren. Zum Beispiel die letzten Überlebenden der Move-9-Gefangenen. Ja, die habe ich jetzt hier noch gar nicht eingerechnet. Die Leute von Move wurden im Jahr 1978 zu 30 bis 100 Jahren Gefängnis verurteilt und kamen dann regelmäßig vor den Bewährungsausschuss. Und die Bezirksstaatsanwaltschaft hat sich immer dagegen ausgesprochen. Nicht so unter Larry Krasner. Das heißt, die Leute, die nicht im Gefängnis schon gestorben sind, sind dann rausgekommen. Mit anderen Worten, es hat dort Bewegung gegeben. Und umso frustrierender war es dann am 3. Februar, den Antrag von der Bezirksstaatsanwaltschaft in Philadelphia zu lesen, wo sie sich dagegen ausspricht, dass Mumia erstens ein neues Verfahren gewährt wird und erst recht, dass er freigelassen wird. In einem Antrag spricht sie sozusagen schockierenderweise alles heilig, was bei Mumias Prozess von Richter Sabo und von Staatsanwalt Joseph McGill verbrochen worden ist. Um das für unsere Hörerinnen vielleicht kurz zusammenzufassen, rassistische Auswahl der Jury, illegale Beeinflussung der Jury, Unterbindung von entlastenden Beweisen, Einbringen von gefälschten und manipulierten Beweisen und noch eine ganze lange Liste mehr. Ja, ganz zentral hier ist zum Beispiel eine Sache, dass die zwei Hauptbelastungszeugen, Cynthia White und ein Taxifahrer namens Robert Schubert, dass sie überhaupt nicht da waren. Und wenn man in den letzten 30 Jahren nicht unter einem Stein gelebt hat, dann kann man das eigentlich auch wissen. Und das ist also wirklich die Aufgabe jetzt der Bewegung weltweit, dieses Wissen so weit zu verbreiten, dass sich auch die Bezirksstaatsanwaltschaft in Philadelphia dem nicht mehr entziehen kann. Also wir halten fest, ein zur Reform der rassistischen und klassistischen Strafjustiz angetretener, mit überwältigender Mehrheit gewählter Bezirksstaatsanwalt in Philadelphia erfüllt nun die Interessen einer ganz klar rechts- und rassistisch orientierten Minderheitsgesellschaft. Das war zumindest etwas, was in der Form so die wenigsten erwartet hätten. Der Mann steht vor seiner Wiederwahlkampagne dieses Jahr. Denkst du, das kann was damit zu tun haben? Also bei den Mehrheitsverhältnissen in Philadelphia schießt er sich doch damit eher ein Eigentor, oder? Ich muss sagen, mir persönlich ist es ein Rätsel, deswegen möchte ich auch nicht über seine persönlichen Motive spekulieren. Hm. Wenn man einen Vertrauensvorschuss gibt, dann könnte man sagen, vielleicht weiß er über den Fall immer noch nicht sonderlich gut Bescheid. Einfach dafür sorgen, dass er sich dem nicht mehr entziehen kann. Und es gibt dazu ja auch eine Petition von die von Afrika, der langjährigen Sprecherin für Mumia organisiert worden ist, wo sie sagt, wir wollen hier diplomatisch vorgehen und wir wollen ihm einen Vertrauensvorschuss geben. Aber wir fordern jetzt natürlich auch, dass dieser Vertrauensvorschuss eingelöst wird. Das, was er früher gesagt hat, dass er machen würde und dass er für manche andere macht, auch im Fall des Weißen Eisens Mumia Abu-Jamal macht. Ich habe ein Video einer Kundgebung gesehen, die schon 1-2 Wochen bevor bekannt wurde, dass Mumia Verdacht auf Covid hat, im Internet zu sehen war. Und da hat Pam Africa gesagt, Larry Krasner, wenn er sich wirklich antirassistisch verhalten möchte, dann sollte er sich auch nach den Prinzipien dieser Bewegung verhalten. Und das Mindeste, was er dann tun müsste, wäre, sich mit den Fakten in Mumias Fall vertraut zu machen. Er könne nicht sagen, dass er die Unstimmigkeiten nicht kenne, denn sowohl sie als auch die Verteidigung von Mumia Abu-Jamal und viele andere haben ihn wiederholt damit konfrontiert und das nicht erst seit gestern, sondern seit einer langen Zeit. Ich habe gerade vor mir eine Online-Petition, die das Larry Krasner auch nochmal direkt in sein Büro bringen soll. Die Internetlink ist natürlich sehr, sehr lang. Ich würde empfehlen, dafür die Webseite vom Berliner Free Mumia Netzwerk aufzurufen. Das ist mumia-hörbuch.de. Da ist die gleich auf der Startseite der zweite Eintrag. Also für alle Hörerinnen und Hörer, die da zum Beispiel auf dem Wege der Bewegung in Philadelphia ein bisschen mehr Gewicht verleihen wollen, schaut euch die einfach mal an und unterschreibt sie dann, wie ihr so wollt. Ihr findet sie über mumia-hörbuch.de. Ich denke, wichtig ist natürlich auch, dass man eben aktiv werden kann. Wir haben vorhin die Website genannt, wo man dann anrufen, faxen und alles Mögliche kann. Wegen der unmittelbaren Situation jetzt. Und zweitens gibt es eben diese Petition. Es wäre gut, sich damit vertraut zu machen. Und in der Petition steht nicht nur drin, was Krasner tun soll, sondern sie ist auch begleitet von einer umfangreichen Darstellung, warum er das tun muss. Und sich beides durchzulesen, ist eine essentielle Sache, denke ich. Dann bedanke ich mich bei dir. Wünsche dir und uns allen viel Erfolg, dass Mumia bald medizinisch versorgt wird, dass er in dieser schlimmen Lage im Gefängnis mit Covid-19 oder dem Verdacht, dass sich da bald eine Verbesserung für ihn ergibt und natürlich, dass er bald freikommt. Und dann würden wir ihn gerne auch hier vielleicht mit dir zusammen im Radio interviewen. Bin gerne immer Gesprächspartner und ich hoffe, dass wir uns bald anderen Themen als der Freilassung von Mumia zuwenden können, weil wir es geschafft haben. Das wäre schön. Mach's gut und bis zum nächsten Mal. Ja, bis dann. Tschüss. Radioaktiv Berlin, rund um die Uhr zu hören, zusammen mit anderen Sendungen von Studio Ansage im Internet-Livestream. www.radio-metropolis.de Seit dem 8. Januar befindet sich in Griechenland der politische Gefangene Dimitris Koufoutinas in einem Hungerstreik. Er ist Mitglied oder war Mitglied der Stadtguerilla-Organisation 17. November, ist seit 2002 in Haft und war nach jetzt über 18 Haftjahren in ein Gefängnis verlegt worden, in dem die gesamte Führungsspitze der faschistischen Partei Goldene Morgenröte einsetzt. Eine große Bedrohung für ihn. Er trat in einen Hungerstreik, um seine Rückverlegung in ein Athener-Gefängnis damit zu erreichen. Und die Behörden in Griechenland sind darauf nicht eingegangen. Der Hungerstreik ist ziemlich eskaliert. Seit geraumer Zeit ist Dimitris Koufoutinas in Lebensgefahr. Und es gibt viele Proteste, nicht nur in Griechenland, sondern eigentlich in ganz Europa gerade, die sich mit seinem Hungerstreik solidarisieren und die Erfüllung seiner Forderungen von griechischen Behörden verlangen. Am vergangenen Wochenende gab es eine Demonstration Circa 500 Menschen sind von Kreuzberg nach Mitte zum griechischen Konsulat gezogen und haben dort demonstriert. Und ihr hört im Folgenden ein paar Eindrücke davon. Kofuntina is an hunger strike since the 8th of January 2021, after the right-wing conservative government of Greece changed the law, which meant prisoners who have been convinced or charged as terrorists are to be transferred to high security prison. Due to this law, Kofuntina was transferred from an agricultural prison near Folos to the high security prison in Domokos. His demand is to be transferred to Korydallos prison in Athens. Eine Rednerin ging hier auf die Auslösung des ganzen Konflikts hinaus. Die griechische neue Regierung, eine rechtskonservative, extrem auf Law and Order und Hardliner setzende Regierung, hat ein Gesetz eingeführt, dass Leute, die wegen Terrorismus verurteilt sind, und so schätzen sie die Stadtguerilla-Gruppe 17. November ein, der Staat, also Leute, die darunter verurteilt sind, die sollen in Hochsicherheitsgefängnissen einsitzen. Man muss vielleicht dazu sagen, dass Dimitris Kofuntinas wohl der erste Gefangene ist, für den dieses Gesetz überhaupt geschrieben worden ist. Viele sagen auch, das wäre sein Gesetz. Jedenfalls ist er dann von einem sogenannten Landwirtschaftsgefängnis, ich habe keine Ahnung, was das genau sein soll, ich schätze mal ein Gefängnis in der ländlichen Region, in dem Gefangene Landarbeit leisten müssen, ist er verlegt worden in dieses Hochsicherheitsgefängnis, in dem eben auch Mitglieder der faschistischen Partei Goldene Morgenröte einsitzen, die dort halt auch sehr stark organisiert sind in diesem Gefängnis. Und er fordert jetzt aber eine Rückverlegung in das Gefängnis in Athen, das nahe an seinen Angehörigen ist, sodass er halt auch teilhaben kann an irgendeiner Form von sozialem Austausch und vor allen Dingen auch sozialer und gesundheitlicher Absicherung. Vor dem griechischen Konsulat spielte ein türkischer Musiker ein Lied der Band Grup Yorum, in der Türkei schwer kriminalisiert und auch in Deutschland immer wieder an ihren Auftritten gehindert. Die deutsche Regierung ist ja eh immer sehr eil und hilfsbereit, wenn türkische Repressionen auch hier in Deutschland gegen linke Türken und Kurdinnen und Kurden ausgeübt werden soll. Jedenfalls dieses Lied, das handelt vom Hungerstreik und das hat der Musiker dort Dimitris Kofuntinas gewidmet. Dimitris Kofuntinas, seit 2002 in griechischen Gefängnissen im Knast. Ein Mitglied der revolutionären Organisation 17. November ist jetzt schon über 40 Tagen in seinen Hungerstreik, um die Einhaltung der eigenen Gesetze der Regierung auf seinen Fall zu fordern. Er fordert, dass wenigstens das Gesetz, das eh nur für ihn und für seinen Einzelfall verabschiedet wurde, eingehalten wird. Heute ist er im Krankenhaus eingesperrt in der Intensivstation und in Todesgefahr. Dimitri ist ein Genosse, der nie von seinen Positionen zurückgetreten ist. Sein Zeichen, sein Hungerstreik ist ein explizites Nein. Solidarity with Dimitris Kofundinas. Dass der griechische Staat nicht einen Zentimeter von seiner Position abweicht und die legitimen Forderungen Dimitris erfüllt, hat auch mit der Rache der Beteiligten zu tun. Und mit der Arroganz zu denken, dass ein Akt, von so bestialischer Akt, ohne Gegenprotest verbleiben könnte. Aber das ist nicht der Fall. Und es wird auch in der Zukunft nicht der Fall sein. Jede dieser Aktionen ist ein Tropfen, der das Fass zum Überlaufen bringt. Und wir können nicht stillstehen, während diese Tragödie vor unseren Augen geschieht. Deswegen Solidarität mit Dimitris Kofundinas. Thank you.

Und darum, liebe MitstreiterInnen, steht hier ein Mahnmal, welches diese Narbe in unserer Gesellschaft offenlegt. Teile der Stadt, des Bezirks und ihrer PolitikerInnen sind im Streit um dieses Mahnmal, denn es sei demokratisch nicht legitimiert. Sie stört der Begriff Opfer von Polizeigewalt. Bitte unterstützt uns in der aktuellen Debatte und macht den EntscheidungsträgerInnen Druck. Schreibt Mails, schreibt Briefe, plant Aktionen, verschafft euch und uns und allen Opfern von Polizeigewalt Gehör. Unterstützt unsere Petition und Aktion zur Bewahrung dieses Mahnmals. Wo ist unser Denkmal? In Erinnerung an die Opfer von Rassismus und Polizeigewalt. Zwei Leute vom Death in Custody Bündnis, die auch zu der Kundgebung aufgerufen hatten, gingen danach auf Details der tödlichen Polizeigewalt in Berlin ein. Also wir stehen hier nicht nur zufällig rum. Das Denkmal, das steht für den Zweck, dass wir hier erinnern und auch ein Denkmal für den Widerstand unterstützen, der existiert und immer weiter existieren muss. Auch das Datum für unsere Zusammenkunft hier ist nicht zufällig gewählt. Heute ist der 28. Februar. Am 28. Februar vor 11 Jahren wurde Sliman Hamade durch einen brutalen Polizeieinsatz in Schöneberg getötet. Er wurde nur 32 Jahre alt. Was war passiert? Die Angehörigen von Sliman Hamade berichten, dass er am Abend des 28. Februar 2011 sehr aufgebracht war, weil von den Nachbarn laute Musik zu hören war. Um eine Konfrontation zwischen Sliman Hamade und seinen Nachbarn zu verhindern, rief tragischerweise seine eigene Familie die Polizei. Die Berliner Polizei rückte an und zerrte den jungen Mann ins Treppenhaus. Als er gefesselt werden sollte, wehrte er sich. Die Angehörigen berichten weiter, dass Berliner Polizisten daraufhin auf Sliman Hamade eintraten und sich auf ihn setzten und ihm Pfefferspray direkt in Mund und Nase sprühten. Wenig später hörte sein Herz auf zu schlagen. Wiederbelebungsversuche von angerückten Sanitäterinnen blieben erfolglos. Sliman Hamade starb an den direkten Folgen der Gewaltanwendung. 2 Monate später wurden die Ermittlungen gegen die beteiligten Beamtinnen eingestellt. Dieser Fall zeigt, die Polizei beendet keine Konflikte, sie beendet Leben. Wenn Menschen in Gewahrsamssituationen oder durch die Polizei sterben, sind das keine Einzelfälle, sondern Folge einer Struktur. Gerade für Menschen, die von Rassismus betroffen sind, können Kontakte mit der Polizei tödlich enden. Sie sind schon durch Racial Profiling häufiger dem Kontakt mit der Polizei ausgesetzt. Durch unsere Recherche sind uns mittlerweile 179 Todesfälle von rassifizierten Menschen in Gewahrsamssituationen in Deutschland bekannt, seit 1990. Allein im Jahr 2020 wissen wir bislang von 12 solchen Todesfällen, 3 davon in Berlin. Weil es keine offizielle Statistik gibt, ist von einer hohen Dunkelziffer auszugehen. Die 3 Fälle in Berlin, auf die wir uns hier beziehen, sind 2 Zellenbrände mit Todesfolge und ein sogenannter Suizid im Knast. Wir sind der Ansicht, es gibt keinen Suizid im Knast. So, die Täterinnen werden fast nie zur Rechenschaft gezogen. Oft werden die Getöteten im Nachhinein kriminalisiert, um die Tötungen zu rechtfertigen. Da gibt es dann so Geschichten wie, aber der hat doch ein Messer gehabt oder irgendwas wird immer erzählt, was wir nicht einfach hinnehmen können. Kollegial wird sich gegenseitig mit Falschaussagen unterstützt. Etwaige Ermittlungen werden üblicherweise schnell eingestellt. Echte Aufklärung der Fälle und Verantwortlichkeiten kommt fast nie vor. Oft werden die Todesfälle einfach irgendwie als Suizid dargestellt. Oder es wird mit einer Notwehrkonstruktion gearbeitet. Das macht es dem Staat leicht, Probleme mit Rassismus zu vertuschen und TäterInnen in Uniform zu schützen. Oft werden auch Menschen, die sich für die Aufklärung solcher Missstände einsetzen, unter Druck gesetzt. Erinnert ihr euch an unsere Kundgebung für Ferhat Mayouf im Januar? Vielleicht waren einige von euch da. Ferhat Mayouf ist einer dieser Menschen, die letztes Jahr in Berlin bei einem Zellenbrand ums Leben gekommen sind, in der JVA Moabit. Bei der Kundgebung haben wir beispielsweise einen Audiobeitrag von einem solidarischen Mitgefangenen abgespielt, der Widersprüchlichkeiten in der offiziellen Darstellung der Todesumstände durch die JVA benannt hat. Dieser Mitgefangene wurde daraufhin von der JVA-Leitung mit Repressionen wie zum Beispiel Zellenrazzien belegt. Eine Retourkutsche, man kann es nur vermuten. So, die allermeisten dieser Todesfälle wären uns heute nicht bekannt, wenn es nicht zahlreiche hartnäckige Aktivistinnen geben würde und Initiativen, die sich durch solche Aktionen nicht abschrecken lassen und weiter gegen das Vergessen ankämpfen. Wir dürfen nie vergessen. Ohne die Angehörigen von Uri Jalloh wäre seine Ermordung durch die Polizei in Dessau medial als Suizid durchgegangen. Vielen Dank. Geht noch ein bisschen weiter, der Beitrag. Ich setze es fort. Genau, um etwas gegen diese Zustände zu unternehmen, also dass immer wieder schwarze POC, insgesamt rassifizierte Menschen in Gewahrsam sterben, hat sich 2019 die Kampagne Death in Custody gegründet. Wir sind ein breites Bündnis aus antirassistischen, antiknast und antirepressionsgruppen. Als Kampagne fordern wir die lückenlose Aufklärung der Todesfälle und dass der Staat, die Justiz, die Polizei und alle anderen beteiligten Behörden und Einzelpersonen zur Verantwortung gezogen werden. Darüber hinaus muss es in Notsituationen andere Alternativen geben, als auf eine gewaltbereite, gepanzerte und schwer bewaffnete Institution wie die Polizei zurückzugreifen. Stattdessen müssen Leute kommen, die auf Augenhöhe den Konfliktparteien begegnen, ihre Situation einschätzen können und die Situation deeskalieren. Und das nicht, indem die Menschen eingesperrt oder verprügelt, sondern beruhigt werden und im besten Fall Perspektiven aufgezeigt werden bekommen. Vernetzen wir uns, um solidarische Alternativen zu schaffen. Dass aktivistische Vernetzung wirkt, hat noch vor wenigen Tagen die Initiative zur Aufklärung des Todes von Roble Wasame bewiesen. Der aus Somalia geflüchtete Roble Wasame war 2019 wegen angeblicher Ruhestörung in Polizeigewahrsam gelandet. Keine 3 Stunden später wurde der 19-Jährige tot in seiner Gewahrsamszelle aufgefunden. Nach offizieller Darstellung soll er sich mit einem Stoffstreifen am Zellengitter stranguliert haben. Allerdings gibt es zahlreiche Ungereimtheiten. Er soll zum Beispiel eine als unzerstörbar geltende Decke zerrissen haben. Hinzu kommt, dass Angehörige bei der Waschung seines Leichnams keine Strangulationsmale, hingegen aber Spuren von Misshandlung feststellten. Der Initiative ist es nun gelungen, genug Geld für die Finanzierung eines unabhängigen Gutachtens zur Aufklärung seiner Todesumstände aufzutreiben. Es sind jetzt hier schon viele Fälle genannt worden, wir könnten noch sehr viele weitere Fälle und Namen nennen. Fest steht jedenfalls die Ignoranz und Gleichgültigkeit der Mehrheitsgesellschaft, wie zum Beispiel, wenn der Polizei unkritisch einen Freund, Helfer und Konfliktlöser zu sehen, kosten immer wieder Menschenleben. Lasst uns der Opfer rassistischer Polizeigewalt gedenken. Das Töten und Sterben muss endlich aufhören. Jede Person ist eine zu viel. 170 Leute demonstrierten am vergangenen Sonntag, den 28. Februar, auf dem Kreuzberger Oranienplatz gegen Polizeigewalt und gegen die Brutalität, die sich in Gefängnissen und im Gewahrsam abspielt. Einen letzten Beitrag für heute wollen wir euch von Anarchist Black Cross aus Berlin vorstellen und die weiteren Beiträge dann vielleicht in einer der kommenden Sendungen. Wir stehen heute hier, um zu erinnern. Wir wollen erinnern an all die Menschen, die in Polizeigewahrsam gestorben sind oder getötet wurden. Wir wollen erinnern an Uri Jalloh, an Ferhat Mayouf. Wir wollen erinnern an all die weiteren, deren Namen viel zu viele sind, um sie alle aufzuzählen. Allein seit 1990 sind es in Deutschland 180 schwarze Menschen, POCs und von Rassismus Betroffene. Die Zahl wurde gerade schon genannt. Wir wollen jenen gedenken, deren Namen wir kennen und jenen, deren Namen unbekannt bleiben, weil in Bullenmorde totgeschwiegen und vertuscht werden.

Die Sendung ist beinahe zu Ende. Ich möchte nochmal auf die drei Themen eingehen, die wir heute hatten. Zum einen der Kampf von Mumia Abu-Jamal um medizinische Versorgung und letztendlich um seine Freiheit. Es gibt ja eine Webseite, wo es da viele Anruf- und Mitmachaktionsmöglichkeiten gibt. Die heißt freiheit-für-mumia.de. Für wird im Internet natürlich mit UE geschrieben, weil es da keine Umlaute gibt. freiheit-für-mumia.de. Und dann auch diese Online-Petition an diesen dusseligen sogenannten linken oder progressiven Staatsanwalt, der sich dort jetzt in den Weg stellt und ja, rassistische Unrechtsurteile einer ganz anderen Ära verteidigt. Und wenn ihr Aktuelles zu Dimitris Kufuntinas lesen wollt, es gibt unheimlich viele Beiträge auf de.indimedia.org in den letzten 3 Wochen eigentlich. Und das Bündnis Death in Custody hat ziemlich viel veröffentlicht zur rassistischen und vor allen Dingen tödlichen Polizeigewalt hier in Berlin. Death in Custody einfach in eine Suchmaschine eingeben, da findet ihr das. Unser Podcast von dieser Sendung hier, den könnt ihr ein paar Stunden finden auf radioaktivberlin.nostate.net. Da gibt es natürlich auch andere Sendungen, die wir früher gemacht haben oder Einzelbeiträge. Verlinkt es gern oder sendet es an Netzwerke eures Vertrauens. Und hier die Adresse nochmal, radioaktivberlin.nostate.net. Das letzte Wort hat wie immer in dieser Sendung der gefangene Radiojournalist Mumia Abu-Jamal. Wir haben heute gehört, dass es noch gar nicht so sicher ist, dass er bald rauskommt. Vor allen Dingen muss er jetzt erstmal diese Corona-Erkrankung, diese mögliche im Knast überleben, was eine sehr, sehr gefährliche Sache für alle Gefangenen ist. Und niemand sollte mit so einer Pandemie in einem Zwangslager stecken, ohne ärztliche Unterstützung und ohne die Möglichkeit, sich in irgendeiner Form am Leben erhalten zu können. In diesen ja, lebensfeindlichen Zwangslagern, Abschiebelagern und Gefängnissen leiden viele Menschen darunter und das wird in der Öffentlichkeit leider überhaupt nicht wahrgenommen. Und das werden wir ändern, das ändern wir heute, das haben wir heute schon geändert. Und wenn ihr diesen Podcast dann von dieser Sendung weiterverbreitet, könnt ihr dazu beitragen. Jetzt kommt Mumia, ich verabschiede mich, bis zum nächsten Mal, macht's gut, tschüss. My name is Mumia Abu-Jamal. I'm a journalist, a husband, a father, a grandfather, and an African-American. I live in the fastest-growing public housing tract in America. In 1981, I was a reporter for WUHY-FM and president of the Philadelphia Association of Black Journalists. Currently, I'm a writer and public radio commentator. I've been a resident on Pennsylvania's death row. This is Mumia Abu-Jamal.